Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 255 an Goethe, Jena, den 12. Dezember 1796. Hier kommt das 11. Horenstück. Mit dem Botenmädchen sende ich morgen den Rest. Ich bitte Sie nun, von dem Titelkupfer des Almanachs noch so geschwind als möglich 150 Abdrücke machen zu lassen, wozu ich Papier sende. Gar sehr wünschte ich, dass ich Freitag früh entweder alles oder doch die Hälfte davon erhalten könnte. Leider habe ich durch Schlaflosigkeit und fatales Befinden wieder etliche schöne Tage für meine Geschäfte verloren. Dafür bin ich gestern über Diderot geraten, der mich recht entzückt und meine innersten Gedanken bewegt hat. Fast jedes Diktum ist ein Lichtfunken, der die Geheimnisse der Kunst beleuchtet, und seine Bemerkungen sind so sehr aus dem Höchsten und aus dem Innersten der Kunst, dass sie auch alles, was nur damit verwandt ist, beherrschen und ebensowohl Fingerzeige für den Dichter als für den Maler sind. Gehört die Schrift nicht ihnen selbst zu, dass ich sie länger behalten und wieder bekommen kann, so werde ich sie mir verschreiben. Da ich zufällig an den Diderot zuerst geraten, so bin ich noch nicht weiter an der Stallischen Schrift. Beide Werke sind mir aber jetzt ein rechtes Geistesbedürfnis, weil meine eigene Arbeit, in der ich ganz lebe und leben muss, meinen Kreis so sehr beschränkt. Hier etwas von dem Neuesten über die Xenien. Ich werde, wenn der Streit vorbei ist, Cotta vermögen, alles, was gegen die Xenien geschrieben worden, auf Zeitungspapier gesammelt, drucken zu lassen, dass es in der Geschichte des deutschen Geschmacks ad acta kann gelegt werden. Auf die neue Auflage sind jetzt so viele Bestellungen gemacht, dass sie bezahlt ist. Selbst hier herum, wo so viel Exemplare zerstreut worden, werden noch nachgekauft. Agnes von Lilien macht allgemeines Glück und mein ehemaliger Schwager Beulwitz nebst seiner Frau haben es mit einem ganz erstaunlichen Interesse und Bewunderung zusammengelesen, welches sie herzlich verdrießen wird, wenn sie das Wahre erfahren sollten. Leben Sie recht wohl, alle Freunde grüßen und umarmen Sie aufs Herzlichste. SCH. Nachsatz. Stellen Sie sich vor, dass Cotta die erste Kupferplatte, die Sie über Frankfurt an ihn geschickt, den 4. Dezember noch nicht gehabt und vielleicht auch jetzt noch nicht hat. Die zweite, später abgegangene, ist bei ihm angelangt.